Welche Andacht zu Maria empfiehlt uns die Kirche in besonderer Weise? Die Andacht, welche uns die Kirche in besonderer Weise zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria empfiehlt, ist das Beten des heiligen Rosenkranzes. Die Andacht zur Mutter Gottes zusammengefasst ist und am besten auch gefördert wird. Ein altes Gebet, auch schon wieder fast 1000 Jahre alt. Der Vorgänger vom Heiligen Pius X. Leo der 13. der 12 Rosenkranz-Enzykliken geschrieben. Ein ganzes Jahrzehnt lang hat er jedes Jahr mindestens eine Enzyklik herausgegeben, 10 oder 12, ich habe vergessen, wie viel genau. Der Heilige Pius X. besteht drauf und ist auch ins Kirchenrecht reinschreiben lassen. Als Verpflichtung für die Kleriker, sie jeden Tag den Rosenkranz beten. Die fünf Geheimnisse des Tages.